Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Vorweg möchte ich kurz sagen, dass ich zwar jetzt über die methodischen Grundlagen der kritischen Psychologie sprechen möchte, aber ich bin selber kein Psychologe. Das heißt, den Teil der eher fachimmanenten Diskussionen und so weiter, der muss von euch kommen, sozusagen. Gleichwohl werde ich was auch über die Psychologie allgemein sagen, aber mit einem Blick von außen auf die Disziplin und nicht von innen. Also ihr habt eher den Innenblick, ich habe eher einen Außenblick und ja, das müsst ihr einfach nur in Rechnung stellen, wenn wir gleich dann den Vortrag hören und vielleicht auch besprechen. Der Titel wurde mir sozusagen vorgegeben, 5 Schritte zur kritischen Psychologie, in Anlehnung an die 5 Schritte, die wir auch noch bekommen werden. Ich habe mich jetzt aber dann herausgefordert gesehen, zu überlegen, was sind denn jetzt die 5 Schritte, die ich jetzt gehen will heute, und habe mir diese 5 Schritte überlegt, in denen also der 5. Schritt einer von den 5 ist. Also ich will erst was zur Methode bzw. Methodologie sagen, was das eigentlich ist. Dann will ich auf tatsächlich eine wichtige Grundlage der Erkenntnistheorie kommen, nämlich die Dialektik. Die wird innerhalb der kritischen Psychologie eigentlich kaum ausgeführt und diskutiert. Also das, was ich jetzt mache, ist insofern auch neu. Ich finde das aber wichtig, um das Herangehen der kritischen Psychologie besser verstehen zu können. Das ist also in dem Sinne doch sehr erkenntnistheoretisch orientiert. Drittens dann der besagte 5-Schritt inhaltlich, wie funktioniert der? Viertens dann, was heißt das jetzt für die Psychologie? Und dann fünftens, was heißt das für die Praxis? Also das ist mein Plan. Ja, also steigen wir ein, was ist Methode, was ist Methodologie? Also erstmal, Methodologie ist die Wissenschaft von den Methoden. Das ist sozusagen die Metaebene, über die Methoden selber nachzudenken und sich zu überlegen, was will ich herausbekommen, was will ich mir angucken, welches Erkenntnisinteresse habe ich, welchen Gegenstand habe ich und wie müssen deshalb die Methoden gestaltet sein, um über diesen Gegenstand möglichst das, was ich herausbekommen will, auch herausbekommen zu können. Das ist eine sehr zentrale Frage für alle Wissenschaften. Innerhalb der Psychologie gibt es einen ziemlich etablierten Satz von Methoden. Ihr kennt das alle, empirisch, Forschung, statistisch ausgewertet, Durchschnittswerte bestimmt, Falsifikationskriterien etc. pp. Gibt es dort alle sehr elaboriert. Die Frage ist nur, sind diese Methoden angemessen für den Gegenstand der Psychologie? Ich sage, die Psychologie hat ein Methodologieproblem. Ich meine damit, dass sie genau diese Frage, die ich eben formuliert habe, nicht selber reflektiert, sondern nur innerhalb des Methodenkanons, den sie für valide hält, finden dann Diskussionen statt, wie kann man die noch optimieren und so weiter. Das wird dann auch als Methodologie verstanden, aber es ist eigentlich nicht die Frage danach, was ist der Gegenstand und sind diese Methoden für den Gegenstand angemessen. Diese Diskussion findet eher nicht statt. Ja, also aus meiner Sicht ist die Kernfrage jeder Wissenschaft, was ist der Gegenstand und wie ist er bestimmt und wie kann man ihn bestimmen? Jetzt habe ich in die Wikipedia geguckt, mich mal geguckt, was ist denn Psychologie, wie ist sie definiert? Ich lese mal vor. Psychologie ist eine empirische Wissenschaft. Sie beschreibt und erklärt das Erleben und Verhalten des Menschen, seine Entwicklung im Laufe des Lebens und alle dafür maßgeblichen inneren und äußeren Ursachen und Bedingungen. Kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Ich nehme mal an, in den Lehrbüchern wird das so ähnlich auch stehen. Das hört man immer wieder, Erleben und Verhalten des Menschen, und das wird halt untersucht und dann wird geguckt, was sind denn die, ja, wie es hier heißt, Ursachen und Bedingungen für dieses Erleben und Verhalten. Aber was ist jetzt der Gegenstand eigentlich? Ist es der Mensch? Ist es die Psyche? Ist es das Verhalten? Ist es das Erleben? Was ist der Gegenstand der Psychologie? Es wird hier zumindest aus diesem, das ist der erste Satz in der Definition bei Wikipedia, da wird es zumindest nicht klar. Also gucken wir noch weiter in dem Text. Ich lese vor, es gab und gibt innerhalb der Psychologie viele Ansätze, in Klammern Paradigmen. Die wichtigsten sind das behavioristische Paradigma, das informationsverarbeitende Paradigma und das psychoanalytische bzw. psychodynamische Paradigma. Ebenfalls wichtig sind das phänomenologische, humanistische Paradigma, das Eigenschaftsparadigma, das dynamisch-interaktionistische Paradigma und das soziobiologische Paradigma. Wunderbare Aufzählung. Diese Paradigmen sind keine Teildisziplinen der Psychologie, sondern jedes ist ein theoretisches Konzept. Diese Ansätze, also Paradigmen, die sich in Grundannahmen und in der Methodologie unterscheiden, werden in der Regel nicht explizit erwähnt, bilden aber eine sehr wichtige Grundlage für das Verständnis der Psychologie, ihrer Theorien und vor allem der psychologischen Forschungsergebnisse. Heute sind innerhalb des psychologischen Faches, einer Disziplin, in der Regel verschiedene Paradigmen gleichberechtigt. Was ist hier gesagt? Hier ist gesagt, unexplizit, ja, wir wissen ja noch nicht so richtig, was der Gegenstand ist, aber egal was er ist, wir haben schon mal einen ganz tollen Pluralismus von Paradigmen. Ein Pluralismus von Paradigmen. Jetzt müssen wir noch mal kurz klären, was ein Paradigma ist. Hier wird gesagt, der Ansatz ist das Paradigma. Thomas S. Kuhn hat aber gesagt, das Paradigma ist eigentlich die vorherrschende Lehrmeinung, über das im Moment der Konsens besteht, dass das tatsächlich die vorherrschende Lehrmeinung ist. Es gibt also innerhalb einer Disziplin genau ein Paradigma. Hier wird jetzt aber gesagt, nein, nein, es gibt nicht nur ein Paradigma, sondern es gibt viele Paradigmen, die gleichberechtigt, pluralistisch, hört sich ja gut an, nebeneinander existieren. Es wird also gesagt, es gibt unterschiedliche Theorien, die auch, wie es vorher hieß, tatsächlich eigenständige theoretische Ansätze darstellen, unterschiedliche theoretische Ansätze, die konkurrierend über den gleichen Gegenstand Aussagen machen. Etwas, was es, ich weiß nicht, ob es noch in einer anderen Disziplin gibt, wo es ein solches Verständnis von der Wissenschaft gibt. Das heißt, zu einem und demselben Gegenstand gibt es Theorien, die sich widersprechen. Die Frage nach der Wahrheit wird hier gar nicht gestellt, beziehungsweise ist in einem solchen Verständnis von Wissenschaft gar nicht stellbar, wenn man von vornherein sagt, wir haben einen methodischen Pluralismus und im Prinzip sind diese Ansätze gleichberechtigt. Mal zum Vergleich. Wenn wir jetzt in die Astronomie gucken, dann könnte man sagen, ja, wir machen jetzt hier mal mit methodischen Pluralismus, einen Theoriepluralismus unterschiedlicher Paradigmen. Wir nehmen an, die Planeten drehen sich um die Sonne. Außerdem, als gleichberechtigtes Paradigma nehmen wir an, alle Planeten und die Sonne drehen sich um die Erde. Nicht? Es gab eine Zeit, da standen tatsächlich diese beiden Paradigmen in einem Konflikt. Das ptolemäische Weltbild und das planetarische Weltbild. Und da wir den Pluralismus noch weiter treiben wollen, nehmen wir an, die Planeten drehen sich um den Mars und um den Venus und wir haben noch mehr sozusagen Möglichkeiten im Bereich der Astronomie Paradigmen zu konstruieren. Und weil wir sagen, wir wollen pluralistisch sein, lassen wir die alle nebeneinander gelten. Das wäre ja innerhalb der Physik ziemlich nachvollziehbar eine sehr unhaltbare Situation. Und es war historisch auch unhaltbar, dass einander widersprechende Paradigmen parallel existierten in einer kurzen Phase. Aber tatsächlich in einer Phase, wo wir einen Übergang hatten von einem Paradigma zu einem anderen. Also das erdzentrierte Weltbild, wo das sich alles um die Erde dreht, das hat was natürlich mit der Religion zu tun gehabt in der Zeit, wurde abgelöst von einem sonnenzentrierten Weltbild. Und diese Frage war aber entscheidbar, beziehungsweise musste entschieden werden und sollte entschieden werden auf Basis von Wissenschaft. Innerhalb der Psychologie gibt es diese Fragestellung gar nicht. Welche der konkurrierenden Theorien sind denn jetzt die richtigen, die angemessenen, mit den angemessenen Methoden? Sondern hier wird gesagt, es ist doch schön, dass wir so viele haben, lassen wir die doch gleichberechtigt nebeneinander stehen. Also ein Gegenstand, unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge, unterschiedliche Paradigmen, die über diesen Gegenstand notwendig jetzt konkurrierende Aussagen machen. Welche ist denn nun die richtige Aussage? Nach welcher richte ich mich dann? Also, meine These ist, es handelt sich gar nicht um unterschiedliche Paradigmen, sondern alle Ansätze oder die meisten, vielleicht möchte ich den psychoanalytischen Ansatz ausnehmen, der vorher genannt wurde, fallen unter ein Paradigma. nämlich das Verhalten ist Resultat von Ursache und Bedingungen. Wir haben es mit einer Psychologie zu tun, die ohne Psychisches arbeitet, die gar keinen Begriff von dem Psychischen hat. Das heißt, die Gegenstandsbestimmung selber ist nicht Teil der Wissenschaft, sondern Definitionen ersetzen jetzt die Gegenstandsbestimmung selber. Sonst in anderen Wissenschaften ist es immer, es gibt auch andere Wissenschaften, die haben auch ein Problem mit ihrem Gegenstand, zum Beispiel die Informatik, da komme ich nämlich her, deswegen ist mir das sehr vertraut. Die Frage danach, was der Gegenstand ist, ist normalerweise eine konstituierende Frage für eine Wissenschaft, weil nämlich dann darüber bestimmt ist, wie grenzt sich diese Wissenschaft zum Beispiel von anderen ab und was gehört zu ihr. Also was ist drin und was ist draußen. Also ist die Frage, was ist jetzt der Gegenstand, sehr zentral und wird zur Wissenschaft selber dazu gezählt. Sozusagen die Gegenstandsbestimmung ist Teil der Wissenschaft. In der Psychologie ist die Gegenstandsbestimmung außerhalb der Wissenschaft. Die wird zum Beispiel definiert. Für mich ist Psychologie das, Definition so und so. Und das kann ich natürlich für die jeweiligen Ansätze dann in konkurrierender Weise machen. Ich nehme also eine Abgrenzung vor, aber ich weiß gar nicht, was ich abgrenze, weil ich ja den Gegenstand nicht bestimmt habe. Zugespitzt, polemisch formuliert, es geht hier also nicht um Vielfalt im Sinne eines Pluralismus, sondern um Beliebigkeit, weil die Frage nach der Entscheidbarkeit, welche Theorie jetzt wahrhaftig ist, Wahrheitsaussagen machen kann über den Gegenstand, den sie nicht kennt, die wird eben nicht gestellt. So, die kritische Psychologie sagt nun, die Gegenstandsbestimmung des Psychischen muss wesentlicher Teil der Wissenschaft selber sein. Wir müssen das also reinnehmen in die Wissenschaft. Die Annahme ist, das Psychische hat sich evolutionär herausgebildet und kann durch Rekonstruktion dieses Prozesses der Herausbildung, der Entstehung, wenn man diesen Prozess rekonstruiert, kann man einen Begriff vom Gegenstand gewinnen. Was hier mit Begriff gemeint ist, dazu komme ich noch. Weil der Begriff vom Begriff ist ziemlich wichtig. Die kritische Psychologie unterscheidet deswegen auch zwischen historischer und aktueller Empirie. Das heißt, wenn man diesen Entstehungsprozess des Psychischen rekonstruiert, benutzt man empirisches Material aus der Anthropologie oder anderen, aus der Biologie, um diese Forschung zu unterfüttern und auch damit kritisierbar zu machen. Und wenn man sich dann in die aktuelle Problematik von dem subjektiven Erleben oder so begibt, dann ist das die aktuelle Empirie, die dann auf der Grundlage von den vorher gewonnenen Begriffen, so die Annahme der kritischen Psychologie, in angemessener Weise erfolgen kann. Weil wir ja dann wissen, womit wir es zu tun haben und wie wir damit umgehen können. Ich mache jetzt aber erstmal einen methodologischen Ausflug, also eine Reflexion darüber, was zum Beispiel der Begriff ist, und benutze dazu die Dialektik. Die Dialektik in der modernen Fassung geht auf Hegel zurück. Ich sage moderne Fassung, weil die Dialektik eigentlich viel älter ist. Aber in der modernen Fassung wurde sie vor allen Dingen in ziemlich ausgefeilter Form von Hegel in seinem System der Wissenschaften zugrunde gelegt. Und viele danach haben sich darauf bezogen oder abgegrenzt davon. Kern der Dialektik ist das Begreifen der Wirklichkeit als Einheit von Widersprüchen. Diese Figur von Einheit und Widersprüchen werden wir jetzt durch den Rest des Vortrags versuchen, näher zu bestimmen, was damit gemeint ist. Dialektisches Denken kann man also abgekürzt auch als Entwicklungsdenken bezeichnen, wobei es zwei Begriffe von Entwicklung gibt. Es gibt nämlich einen logischen und einen historischen Begriff von Entwicklung. Der logische Begriff von Entwicklung nach Hegel, damit ist gemeint, ein Eindringen in den Gegenstand selber, also der Prozess der Erkenntnis ist selber ein Entwicklungsprozess des Denkens. Ich verstehe den Gegenstand, den ich mir angucke, tiefer und tiefer und tiefer. Ich entwickle mein Denken und die Art und Weise, wie ich über diesen Gegenstand nachdenke. Hegel sagt auch, es gibt keine Methode, die vom Gegenstand getrennt existieren kann, sondern jede Methode ist innerlich mit dem Gegenstand verbunden. Eine Trennung ist eine Abstraktion. Ist eine Abstraktion, die die inhaltliche Verbundenheit dann reduziert und rausnimmt. Das heißt, was wir heute so kennen, dass auf der einen Seite Methoden existieren, sozusagen so eine Art Set, so ein Köfferchen, was ich aufklappe, gucke ich rein, was könnte ich denn gebrauchen und nehme dann die Methode raus und wende die auf einen Gegenstand an. Das würde Hegel ablehnen. Der würde sagen, nee, eine Methode muss sich von dem Gegenstand her bestimmen und umgekehrt. Das sieht die kritische Psychologie genauso. Der Begriff der Gegenstandsadäquatheit oder Gegenstandsangemessenheit ist sehr zentral. Dann gibt es einen zweiten Begriff von Entwicklung, der uns eher vertraut ist, nämlich der Begriff des historischen Sich-Entwickelns, also Herausbildens von dem Gegenstand. Die kritische Psychologie verwendet nun beides, das logische Herangehen, also das Eindringen in den Gegenstand, das erkennende Eindringen, eher implizit und das historische Herangehen explizit. Das versuche ich jetzt zu zeigen und ich beginne mit dem logischen Herangehen, also dem, was uns eher nicht so vertraut ist, was aber dem Ganzen zugrunde liegt. Also jetzt ein bisschen Hegel sozusagen. Damit, wer sich für Dialektik und Philosophie und Erkenntnistheorie interessiert, kann ich die Seiten von Annette Schlemm empfehlen, das Philosophenstübchen. Und auch diese Darstellung habe ich von ihr sozusagen genommen und dann ein bisschen umgemodelt, so wie es mir jetzt hier passt. Wie sieht dieser inhaltliche Eindringprozess aus, der jetzt hier Entwicklung genannt wird? Bei Hegel gibt es drei Stufen sozusagen der Logik, also des gedanklichen Eindringens in einen Gegenstand, nämlich Seinslogik, Wesenslogik und Begriffslogik. Hier kommt der Begriff schon dann vor, als dritte Stufe sozusagen. Und diese Kastendarstellung soll veranschaulichen, dass es sich um Gesundheit. Dass sich die verschiedenen Stufen der Erkenntnis, dass die ineinander enthalten sind, also keine Gegensätze darstellen, sondern dass zum Beispiel die Seinslogik oder seinslogisch gewonnene Erkenntnisse, dass sie nicht falsch sind, sondern dass sie nur einen Teil der Wahrheit erfassen. Was ist mit Seinslogik gemeint? Seinslogik, das ist halt das, was wir unmittelbar wahrnehmen können, das unmittelbar Daseinende, das Einzelne, das erstmal auf der seinslogischen Ebene uns als unverbunden nebeneinander stehend erscheint. Wo wir sagen können, das ist das, das unterscheidet sich von dem. Die haben aber miteinander erstmal nichts zu tun, weil ich es noch nicht erkenne. Die sind also einander gleichgültig, gleichberechtigt sozusagen in der Erkenntnis. Das wesenslogische Erkennen erkennt dann diese Einzelnen als zusammengehörig, nämlich als wechselseitig Bestimmte. Die haben also was miteinander zu tun. Zum Beispiel erkenne ich es, dass es ein Ganzes gibt, was diese Teile umfassen kann, zusammenfassen kann. Ich erkenne die Einzelnen als gegensätzliche, weil sie sind ja nicht das Ganze, sondern sie sind ja Teile, die jeweils ihre eigene Identität haben, sich also unterscheiden. Diese Ebene der Wesenslogik ist vor allen Dingen die wissenschaftliche Herangehensweise, die innerhalb der Naturwissenschaften dominant ist. Das heißt, das ist eine bestimmte Stufe von Erkenntnis, die in der Lage ist, abstrakte Allgemeinheiten zu formulieren, zum Beispiel in Form von gesetzmäßigen Aussagen. Also das Fallgesetz oder die Formel für die Beschleunigung etc. pp. Das sind abstrakte Allgemeinheiten, weil zum Beispiel das Beschleunigungsgesetz ja nichts darüber aussagt, was da beschleunigt wird. Für den Gegenstand innerhalb der Physik ist das eine angemessene, abstrakte Verallgemeinerung, weil es tatsächlich in der Physik so ist, dass es nicht von dem Gegenstand abhängt, sofern ich jetzt mal zum Beispiel den Luftwiderstand oder sowas jetzt mal ausblende. Aber da sieht man auch schon, unter bestimmten Randbedingungen kann ich solche abstrakt allgemeinen Aussagen, Gesetzesaussagen machen. Die Frage ist, Ist das für alle Gegenstände angemessen? Wie wir sehen werden, nein, nicht für alle Gegenstände, sondern für den Gegenstand des Psychischen müssen wir weiter gucken. Es reicht nicht aus, abstrakt allgemeine Zusammenhänge zum Beispiel von Ursache und Wirkung zu formulieren. Also der dritte Schritt, die Begriffslogik, wo es tatsächlich um die Gewinnung von Begriffen geht, versteht die Einzelnen nicht als Teile eines Ganzen, sondern als, jetzt kommen neue Begriffe, Momente einer Totalität. Was heißt das? Bei Ganzen und Teilen sind zwar die Teile zusammengeschlossen im Ganzen, aber haben eigentlich mit dem Ganzen innerlich, inhaltlich nichts zu tun. Sie bilden das Ganze, aber sie sind trotzdem von dem Ganzen getrennt. Sie stehen dem Ganzen gegenüber. Hier das Einzelne, dort das Ganze. Bei dem Begriff der Totalität und der Momente sind die Einzelnen, die Momente und das Ganze, die Totalität, inhaltlich wechselseitig durcheinander bestimmt. Das heißt, dieses Moment ist inhaltlich Ausdruck, Teil dieser Totalität. Und diese Totalität entsteht inhaltlich durch diese Momente, hat diese Momente inhaltlich. Das hat wiederum eine ganz wichtige Konsequenz. Beide enthalten einander. Das heißt, das Moment, also das Teil, enthält immer auch das Ganze, weil es mit dem Ganzen inhaltlich verbunden ist und dieses Ganze konstituiert. Umgekehrt enthält die Totalität genau diese Momente. Wenn ich also mit einem Moment zu tun habe, habe ich immer auch gleichzeitig mit dem Ganzen, mit der Totalität zu tun. Das ist bei dem vorherigen Erkenntnisschritt nicht der Fall. Ich werde das gleich ein bisschen später versuchen zu veranschaulichen am Begriff der gesellschaftlichen Natur des Menschen und der Gesellschaft. Erstmal klingt das wahrscheinlich noch ziemlich schwierig. Also Totalität und Momente sind durcheinander vermittelt, so heißt das hier. Sie sind nicht gegensätzlich, stehen sich also nicht unverbunden gegenüber, sondern sie sind widersprüchlich. Sie haben miteinander inhaltlich zu tun, aber sind natürlich nicht identisch im Sinne von, dass sie formal das Gleiche sind. Sie sind voneinander unterschieden, aber nicht unterschieden in dem Sinne, dass sie getrennte sind. Diese Gleichzeitigkeit von solchen Formulierungen, wie ich sie jetzt gebrauche, dagegen wehrt sich erstmal das normale, sage ich mal, anschauliche Denken. Weil wir jetzt hier zwei erstmal formal scheinbar ausgeschlossene Dinge gleichzeitig denken müssen. Nämlich die Nicht-Identität und die Identität. Die Identität ist, dass Momente und Totalität inhaltlich zusammengeschlossen sind. Und die Nicht-Identität ist, dass sie nicht formal das Gleiche sind. Also ineinander so aufgehen, dass man sie nicht mehr unterscheiden kann. Und das muss gleichzeitig gedacht werden können. Also Identität und Nicht-Identität. Oder Hegel sagt dann, die Identität von Identität und Nicht-Identität. Das ist ziemlich hammerhart. Und ich kann gut nachvollziehen, wenn man das nicht so ohne weiteres nachvollziehen kann. Und vielleicht wird es anschaulicher, wenn ich jetzt ein Beispiel bringe. Vielleicht kennt ihr das Beispiel. Das ist die Geschichte von den blinden Gelehrten. Die gibt es in sehr unterschiedlichen Kulturkreisen, die wird sehr unterschiedlich erzählt, kann man im Internet in 20 Versionen mindestens finden. Das ist eine spezielle Version, ich glaube auch die Annette Schlemm oder noch andere haben das jetzt angepasst auf die Erläuterung dieses Themas, was wir jetzt hier haben. Also, es gibt blinde Gelehrte, die nähern sich einem Gegenstand und versuchen jetzt rauszukriegen, was habe ich da jetzt? Auf der Ebene der Seinslogik heißt das, sagt der eine blinde Gelehrte, der tastet, ja, ich habe hier ein Rohr mit Rillen. Der andere sagt, ich habe hier eine Wand mit Ritzen. Und der dritte sagt, es ist ein Stock, an dem ist ein Quast dran, also so ein Pinsel. Hier habe ich jetzt das unmittelbar Daseinende, so wie es von den blinden Gelehrten durch Tasten erfahren wird. Die Einzelnen, die diese Gelehrten herausbekommen haben, sind miteinander erstmal nicht verbunden. Das ist was Verschiedenes, einander im Prinzip Gleichgültiges. So ist es, sagt jeder. Das habe ich jetzt hier. Aber die blinden Gelehrten sind natürlich schlauer, sie dringen weiter ein und sagen, wie hängen diese einzelnen Teile jetzt zusammen? Tja, sie stellen fest, erst kommt das Rohr, dann im Abstand von 3 bis 4 Metern kommt die Wand und dann im Abstand von 2 bis 3 Metern kommt der Stock mit dem Quasten dran. Sie machen also Gesetzesaussagen. Wenn dann. Wenn das so ist, da kommt ein Rohr mit Rillen und dann kommt das in dem und dem Abstand und dann haben wir das Ganze erfasst. Wir haben das Ganze, der weiße Kasten und seine Teile. Und wir haben den Zusammenhang. Die gehören irgendwie zusammen, weil die blinden Gelehrten stellen fest, wir haben es hier mit einer Sache zu tun, die hängen irgendwie zusammen. Das ist es im Wesentlichen, stellen sie dann fest, aber sie sind natürlich immer noch unzufrieden und deswegen dringen sie weiter in den Gegenstand ein. Und gewinnen jetzt einen Begriff vom Gegenstand und auf einmal wird alles glasklar. Es ist ein Elefant. Jetzt haben sie den Begriff gefunden. Jetzt wird auf einmal klar, was diese Einzelteile für sich bedeuten, warum die in dem Abstand sind, wo sie bei dem Elefanten eine Rolle spielen, dass es sich eben um den Rüssel des Elefanten handelt oder den Schwanz des Elefanten oder den Bauch des Elefanten. Und diese Einzelteile hängen miteinander jetzt inhaltlich dergestalt zusammen, dass der Elefant durch diese bestimmt wird. Also ein Elefant ohne Rüssel kann wahrscheinlich nicht ein Elefant sein, kann wahrscheinlich nicht leben. Also die Totalität, Elefant und seine Momente, Elefantenrüssel, Elefantenschwanz und Elefantenbauch, sind durcheinander wechselseitig bestimmt. Und sie enthalten sich auch wechselseitig. Also der gesamte Elefant enthält den Rüssel. Der Rüssel ist aber ein Elefantenrüssel. Also der Rüssel, das Einzelne, das Moment, enthält auch den ganzen Elefanten. Es ist ein Elefantenrüssel. Ja, ich hätte eine Frage zu diesem Ablauf, dieser Entwicklung, den du eben vorher gezeigt hast, in dem ersten Schema eigentlich zu diesem Thema. Du hast ja eine Entwicklung auch immer von links nach rechts sozusagen, von Seinslogik dann weiterhin zu der spezialisierteren Ausdifferenziertheit. Ich frage mich, ob man das aber nicht auch genau in der anderen Richtung herum auch sehen muss. Denn im Grunde war ein Beispiel eben gerade, wir hatten Ritzen und ein Rohr oder so etwas, das sind ja auch schon Begriffe. Das sind ja auch Begriffe, die aus mehreren Einzelteilen bestehen. Also im Grunde müsste die Entwicklung auch andersherum möglich sein. Ne? Beziehungsweise in jedem Begriff steckt ja auch eine Semantik, die wiederum definiert werden muss. Also das ist so ein bisschen, also ich sehe es auch so ein bisschen kritisch, wenn ich ehrlich bin. Also im Grunde gibt es ja auch in der Seinslogik schon semantische Elemente, schon Bedeutungsgehalte, die vorher definiert worden sind. Also es ist ja nichts Ursprüngliches, nichts, was bei Null anfängt. Richtig, völlig richtig. Nur würde ich sagen, diese Seinselemente, die schon Bedeutungsgehalt haben, absolut richtig, die sind nicht definiert, sondern die müssten nach dieser Überlegung genauso entwickelt werden in der Erkenntnis, wie das Gesamte, was ich jetzt, die Einzelnen habe ich jetzt hier vorausgesetzt, die müssten jetzt für sich eigentlich auch in einem Erkenntnisprozess unterworfen werden, wie ich ihn hier beschreibe. Allerdings habe ich jetzt ganz viele Abstraktionen gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir in eine Welt reingeworfen werden, die uns völlig unbekannt ist, sondern sie besteht ja schon aus Bedeutungen und so weiter und so fort. Und indem ich jetzt ganz trickreich am Schluss den Elefanten eingeblendet habe, setze ich implizit voraus, dass natürlich der Elefant eigentlich schon auch als Praxisgegenstand, wenn man so will, erfahrbar und bekannt ist. Das heißt, Erkenntnis selber ist ja nicht etwas, womit etwas Neues in die Welt gesetzt wird. Ich erzeuge damit nichts Neues, sondern ich bringe nur auf den Begriff, was da ist, indem ich den inneren konstitutiven Zusammenhang erkenne. Also es geht nicht um eine Neuschöpfung. Es geht nicht um eine Neuschöpfung von Begriffen, sondern es geht um ein auf den Begriff bringen dessen, was da ist. Also um ein Erkennen, wie gesagt, ein Erkennen der Wahrheit. Hier gibt es also ganz krass einen Anspruch, einen Wahrheitsanspruch. Und vom Sein über das Wesen zum Begriff ist ein immer tieferes Eindringen, das heißt ein wahrer Werden des Gegenstands. Das Sein, das einslogische Erfahren, ist nicht das Unwahre. Es ist nur ein Teil der Wahrheit sozusagen, eine relative Wahrheit, die vertieft werden kann, wenn man sich eben damit wissenschaftlich, das ist dann tatsächlich ein wissenschaftlicher Prozess, beschäftigt. Und die Frage ist jetzt, die versuche ich dann gleich zu klären, indem ich zur historischen Entwicklung komme, wie gewinnt man jetzt solche Begriffe? Weil nur durch denkendes Eindringen ist es nicht getan, sondern dieses Schema ist jetzt keine Methode. Ich kann jetzt nicht sagen, du musst jetzt immer versuchen, sein Wesen, Begriff durchzulaufen. Ja, aber wie? Wie mache ich das? Das ist nicht geklärt. Und dafür macht die kritische Psychologie dann einen Vorschlag und da komme ich jetzt zu, nämlich das historische Herangehen. Das historische Herangehen, also die zweite Form der Entwicklung, um zu diesen Begriffen zu kommen, begreift das Psychische als etwas gegenwärtig Gewordenes. Also das Psychische ist da, es ist aber nicht aus dem Nichts auf die Welt gekommen, sondern es ist geworden, das heißt historisch zu dem geworden, was wir heute als Gegenwärtiges wahrnehmen können, uns angucken können. Die kritische Psychologie versucht nun durch Rekonstruktion dieses Werdensprozesses genau diese Begriffe, die ich erstmal entwicklungslogisch dargestellt habe, zu gewinnen. Das heißt tatsächlich zu einem Verständnis, zu einem inhaltlichen Eindringen in den Gegenstand zu kommen, was maximal viel und vollständig den Gegenstand erfasst. Dieser historische Prozess ist nun seinerseits wiederum einer, der ganz viele Elemente von diesem logischen Vorgehen enthält, nämlich die Entwicklung wird als Prozess der Einheit von Differenzierung und Vermittlung des Differenzierten begriffen. Was heißt das? Also ich habe irgendwann eine Basisform, tatsächlich auch die irgendwann mal ein psychisches. Ich sag jetzt, will jetzt gar nicht dazu sagen, wie in der Entwicklung, in der Grundlegung der Psychologie Holzkamp dazu kommt. Sagen wir mal, wir haben jetzt das Psychische. Dies ist irgendeine Elementarform, Grundform. Diese Grundform entspricht natürlich dem Psychischen, was wir jetzt als Menschen kennen, überhaupt nicht. Sondern es ist eben nur die Grundform. Das heißt, es muss ein Prozess der Ausdifferenzierung gegeben haben, mit all den Funktionen, die wir heute so kennen, wie Emotionalität oder Motivation oder Erkenntnis, Wahrnehmung und so weiter. Was es ja auch innerhalb der traditionellen Psychologie als natürlich Begriffe gibt. Wie ist das passiert? Es hat sich evolutionär herausgebildet. Und zwar, dieser Differenzierungsprozess ist nicht einer, wo jetzt diese neuen Funktionen sich immer mehr angereichert haben, zugenommen haben, sondern der Prozess innerhalb der Herausbildung wird verstanden als ein Differenzierungsprozess, wobei die differenzierten Funktionen jetzt wiederum in einem Vermittlungsverhältnis bestehen. Das heißt, wenn ich jetzt auf dieser ersten Ebene einen Begriff zum Beispiel von Bedeutung gewinne, dann setze ich nicht diesen Begriff durch eine Definition in die Welt, sondern ich verstehe das Auftreten von Bedeutung oder von meinetwegen Orientierung als ein Differenzierungsprodukt des Ausgangspunktes, aber diese meinetwegen Orientierung mit seinen Momenten sind jetzt inhaltlich miteinander verbunden worden. Das heißt, ich versuche einen Begriff zu gewinnen, wo die einzelnen differenzierten Produkte miteinander inhaltlich verbunden sind, durcheinander bestimmt sind, miteinander zu tun haben und das Ganze bilden. Weil wir wissen ja, letztlich am Ende steht dann der Mensch und der Mensch ist eine Einheit, eine Totalität seiner Momente, seiner psychischen Momente. Die liegen nicht nebeneinander vor, sondern die sind inhaltlich miteinander verbunden. Emotionalität und Kognition zum Beispiel sind nichts Getrenntes, sondern die sind wechselseitig durcheinander bestimmt. Es ist unsere Emotionalität, unsere Befindlichkeit, unser Denken und wenn auch oft ein Gegensatz von Denken und Fühlen konstruiert wird, zumindest in Alltagszusammenhängen oder so, tatsächlich sind sie miteinander vermittelt. Hängen inhaltlich zusammen, aber wie inhaltlich zusammen? Um an dieses Wie hängt es inhaltlich zusammen heranzukommen, muss dieser Prozess der Differenzierung und des Herausbekommens, der inhaltlichen Vermittlung des Differenzierten über die verschiedenen Stufen verfolgt werden. Das ist das, was Thema in der Grundlegung der Psychologie ist. Und dafür wird der Fünfschritt verwendet. Der Fünfschritt. Jetzt sind wir bei dem Fünfschritt also angekommen. Das ist ein methodisches Vorgehen für die Frage, wie kommt eigentlich Neues in die Welt? Diese Frage ist nicht trivial zu beantworten, weil man, wenn man versucht, sich dem zu nähern, man leicht in selbstbezügliche, zirkuläre Überlegungen reinkommen kann. Wie kommt etwas Neues in die Welt? Etwas Neues heißt ja, es ist nicht das Alte. Gleichzeitig ist es das Alte. Nur als Neues. Wir haben hier schon wieder so eine komische Gleichzeitigkeit. Wir müssen die Gleichzeitigkeit einer neuen Qualität, die ja aber tatsächlich aus einem Alten hervorgegangen ist, also mit dem Alten was zu tun haben muss. Diese Gleichzeitigkeit müssen wir versuchen zu denken. Und dafür ist der Fünfschritt da. Wir versuchen sozusagen das Entstehen darzustellen und uns in die Lage zu versetzen, diese komische Gleichzeitigkeit von Neuem und Alten denken zu können. Wie funktioniert das jetzt? Es entsteht irgendwann eine Keimform oder eine Frühform, wie es in der Grundlegung heißt. Eine Frühform heißt, innerhalb eines Systems entsteht eine neue Funktion, zum Beispiel durch Mutation und Selektion. Durch Mutation treten jetzt neue Funktionen auf, die aber zufälliger Natur sind. Erst am Ende, nachdem dieser ganze Durchgang sozusagen absolviert ist, wissen wir überhaupt erst, ob das, was wir hier vorne haben, tatsächlich eine Keimform war. Weil zufällige Veränderungen sagen noch nicht darüber aus, ob sie tatsächlich das System verändern werden, das heißt, sich irgendwann mal als Neues durchsetzen. Wichtige Bedingung für die Durchsetzung ist nämlich ein Widerspruch, eine krisenhafte Situation für die Art und Weise, wie das System sich innerhalb der alten Logik erhält. So ein System reproduziert sich ja immer auf eine bestimmte Art und Weise. Beispielsweise eine Population hat eine bestimmte Art und Weise, sich in der gegebenen Umwelt fortzupflanzen und sich als Population zu erhalten. Jetzt ändert sich aber zum Beispiel die Umwelt, die Umweltbedingungen. Und jetzt kann es sein, dass diese Modifikationen, die hier entstehen, auf einmal relevant werden, um in der Krise klarzukommen. Das ist dann der dritte Schritt, der Funktionswechsel. Ich habe richtig verstanden, dass jede Keimform erstmal auch eine zufällige Mutation ist und erst später sozusagen als Keimform genannt wird, bezeichnet wird. Genau. Das ist erstmal alles zufällig. Erstmal zufällig, von sozusagen von vorne geguckt können wir das nicht entscheiden. Wir können es nur von hinten geguckt entscheiden. Das ist also ein retrospektives Verfahren. Da wir aber das Ergebnis kennen, in Anführungsstrichen, können wir jetzt versuchen, rückwärts zu gucken, was muss vorher gewesen sein, damit das, was dann als Neues entstand, tatsächlich entstehen konnte. Und was waren die Bedingungen dafür? Also das würde jetzt nicht notwendigerweise bedeuten, dass es ein zufälliger Prozess ist, der die Keimform hervorbringt. Das ist nur einer, den man eigentlich gar nicht begreift, zunächst mal. Dadurch, dass es ein retrospektives Verfahren ist, stellt man sich die Frage gar nicht. Was meinst du mit nicht zufällig in dem Fall dann? Naja, es könnte einen Mechanismus geben, der es hervorbringt, den man noch nicht kennt. Ist nicht ausgeschlossen, ja. Ist damit erstmal nicht gesagt, wo das herkommt. An dem Beispiel der Rekonstruktion des Psychischen sind es tatsächlich zufällige Veränderungen in der Erfolge. Kann natürlich sein, dass man nicht erkannt hat, dass tatsächlich dahinter ein göttliches Wesen steht, was die Strippen zieht. Zum Beispiel. Es wäre dann Aufgabe der Wissenschaft, das rauszufinden. Funktionswechsel ist dann, wenn genau diese Keimform, von der wir es wissen, später wissen, dass sie es war, sozusagen, die war es, dass die tatsächlich eine wichtige Funktion für den Erhalt des Systems auf der alten Stufe darstellt. Und hier müssen wir jetzt wieder eine Gleichzeitigkeit denken. Wir müssen nämlich verstehen, dass auf dieser Stufe die Keimform gleichzeitig etwas Neues ist, das heißt inkompatibel zur Logik des alten Systems, und gleichzeitig für das alte System funktional ist, von diesen genutzt werden kann, um innerhalb der Alpenlogik das Überleben weiter zu sichern. Es ist gleichzeitig inkompatibel und funktional fürs Alte. Wieso inkompatibel? Wenn es kompatibel zum Alten wäre, dann würde diese neue Funktion sich nicht als qualitativ neue Funktion herausstellen, sondern sie würde als Modifikation der alten Logik in der alten Systemlogik aufgehen und damit verschwinden. Aber kurzfristig ist es doch kompatibel, muss es doch sein, in dem Moment, wo es in dem System Sinn erfüllt, oder nicht? Die Frage ist, wie wird dieser Sinn erfüllt? Wird dieser Sinn dadurch erfüllt, indem es genau die alte Funktionalität in einer modifizierten Variante erledigt? Oder ist tatsächlich die Funktionalität eine neue, die mit der alten nichts zu tun hat, aber die Ergebnisse werden jetzt im Sinne der Systemerhaltung genutzt? Und das ist genau der Effekt, der dort auftritt. Wir haben etwas Neues, das entspricht tatsächlich, es ist unterschiedlich zum Alten, aber die Ergebnisse sind erstmal, die Population zum Beispiel bleibt am Leben. Weil zum Beispiel aufgrund dieser neuen Funktion diese Organismen innerhalb der Population, die dieses neue Feature haben, sind in der Lage, besser Nahrungsmittel anzuschaffen und damit auch für das Überleben der Population zu sorgen. Damit überlebt erstmal die Gesamtpopulation, die noch auf dem alten Prinzip basiert. Aber innerhalb dessen setzen sich natürlich jetzt durch Selektion diejenigen durch, die das neue Feature haben, weil die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit überleben. In einer Weise, dass dann im nächsten Schritt schließlich mehrheitlich dominant die neue Funktion innerhalb der Population vorhanden ist. Und die alte Funktionalität, die zum Beispiel nicht so gut für die Nahrungsmittelversorgung sorgen konnte, die geht jetzt zurück, geht dann letztendlich unter, wird dann auch umdefiniert oder nicht umdefiniert, sondern wird dann anders in die System, die neue Logik, das Überleben der Population zu sichern, eingebaut sozusagen. Also Dominanzwechsel bedeutet tatsächlich dann ein Umkippen, ein qualitativer Sprung, eine neue Art und Weise, wie jetzt die Population als Ganzes ihre Überlebenswahrscheinlichkeit sichert. Wenn der Dominanzwechsel geschieht, passiert dann fünftens tatsächlich ein Umbauen sämtlicher anderer Funktionen, die jetzt nicht im Fokus dieser Entwicklung standen, die richten sich jetzt auf die neue Art und Weise aus, das Überleben zu sichern. Also mal ganz platt, vorher waren es Organismen, die sich im Wasser fortgepflanzt haben. So. Und das neue Feature besteht jetzt darin, aufs Land zu gehen. Und da ist aber die Überlebenswahrscheinlichkeit höher. Die Schritte werden alle durchgemacht, diese Population wandert aus dem Wasser aufs Land, überlebt dort viel, viel besser, dieses neue Feature auf dem Land klarzukommen, setzt sich durch, wird irgendwann dominant. Und jetzt bauen sich natürlich alle alten Funktionalitäten, zum Beispiel wie Flossen oder sowas, die bauen sich jetzt um. Zum Beispiel werden daraus Fortbewegungsextremitäten. Waren es halt vorher schon, natürlich im Wasser halt, im Medium des Wassers. Nicht die Flossenform hat ja auch die physikalische Beschaffenheit des Wassers widergespiegelt, während die Extremitäten, mit denen man laufen kann, spiegelt die Gravitation etwa wieder, die auf der Erde in nicht flüssigen Medien eine wichtige Rolle spielt. Es sind ganz viele evolutionäre Beispiele. Ich frage mich gerade, ob man das irgendwie auf eine soziologische Ebene hebeln könnte, irgendwie für gesellschaftliche Prozesse, ob dieser Fünf-Schritt da auch funktioniert und vor allem, was dann die Keimform da bedeutet. Weil gerade für gesellschaftliche Veränderungen ist ja die Frage, sind es dann zufällige Mutationen, die sich gerade ergeben in eine neue gesellschaftliche Strömung, oder kann man solche Prozesse auch willentlich beeinflussen? Ich will jetzt eine Veränderung der Gesellschaft. Kann es eine Keimform werden oder ist die eigentlich sowieso schon zum Scheitern verurteilt, weil man zu viel will und die irgendwie von alleine emergieren muss? Brillante Frage. Die Frage stelle ich mir auch schon eine Weile und diese Frage wird unter anderem in diesem einen Text, 5 Schritt von keimform.de, der von mir stammt, diskutiert. Also tatsächlich bin ich der Meinung, dass der 5 Schritt nicht nur auf biologische Prozesse, evolutionäre Prozesse anwendbar ist, sondern da er sich mit der Frage, wie entsteht Neues, Wie entstehen neue Qualitäten beschafft, kann man ihn in all den Bereichen anwenden, wo es um die Entstehung von Neuem geht, von Herausbildung von neuen Qualitäten, wo es also um qualitative Entwicklungen geht, zum Beispiel historische Entwicklungen. Können wir dann, wenn wir Lust haben, heute Nachmittag diskutieren. Ich würde es jetzt erstmal gerne nur so als Schema stehen lassen. Wir können da gerne dann später noch tiefer einsteigen. Jetzt, wie es tatsächlich von Holzkamp gemacht wurde in der Grundlegung der Psychologie, da gibt es nämlich 3-5 Schritte, also dreimal würde dieses Ding durchlaufen. Hier ist erstmal grob aufgezeichnet Naturgeschichte und Gesellschaftsgeschichte. Wir haben also irgendwann die Herausbildung von einem Organismus in einer Umwelt, Organismus-Umwelt-Verhältnis. Es entstehen Sozialstrukturen, da wird irgendwann die Gesellschaft raus und wir haben dann irgendwann das Mensch-Welt-Verhältnis, gesellschaftlich vermittelt. Hier sind nochmal so qualitative Sprünge, Schritte aufgezeichnet, die geschafft werden müssen. Also irgendwann, zum Beispiel, muss aus der unbelebten Natur Leben entstehen. Eindeutig eine neue Qualität, die in die Welt tritt. Die muss man kapieren können. Und so wäre die These, auch die kann man mit dem 5-Schritt kapieren. Hat aber Holzkamp nicht gemacht, er sagt, das ist nicht mein Thema, sollen andere machen. Ich beschäftige mich mit der Frage, wie aus der belebten Natur Psychisches in die Welt kommt, auch eine neue Qualität. Dann mit der Frage, wie Lernfähigkeit entsteht und dann mit der Frage, wie die Gesellschaftlichkeit in die Welt kommt, die gesellschaftliche Natur des Menschen. Also These ist, das sind alles qualitative Sprünge, die mit dem 5-Schritt begreifbar sind. Und das kann ich jetzt aber inhaltlich nicht durchführen, weil das ziemlich schwergewichtig ist. Sondern ich wollte es nur so prinzipiell als Programm zeigen, was in der Grundlegung der Psychologie verhandelt wird. Dazu eine kurze Frage stellen. Hm? Also nur andeuten würde mir reichen. Diese 5 Begriffe, sage ich mal, unbelebte, belebte Natur und so weiter und so fort, wo standen die her? Wo standen die her? Da sagt er, die nimmt er jetzt aus dem vorhandenen Diskurs innerhalb der Biologie zum Beispiel. Also er nimmt auch die Kriterien für was ist Leben und so, nimmt er aus der Biologie und sagt, da setze ich drauf an. Eigentlich müsste man die auch diskutieren, aber das ist jetzt nicht sein Gegenstand. Er sagt, er nimmt den Stand der Forschung, wie er in den 80er Jahren damals war. Und damit ist implizit auch gesagt, wenn es neue Stände von Forschung gibt, und zwar auf jeder dieser Stufen, ist ja empirisch, dann kann also auch dieses ganze Herangehen kritisiert werden, verbessert werden oder verworfen werden. Weil ja jeder Schritt auch quasi offengelegt ist, wie kommt er dazu. So, was heißt das jetzt für die Psychologie? Das mache ich jetzt in einem ganz schnellen Durchgang. Ihr habt vielleicht so ein gewisses Gefühl dafür gewonnen, warum das wichtig ist, Begriffe zu haben und was die auszeichnet. Es reicht nicht aus, nur wesenslogisch vorzugehen. Es reicht nicht aus, nur abstrakte Zusammenhänge zu formulieren, wenn dann Zusammenhänge. Sondern wir müssen tatsächlich die Identität von Identität und Unterschied versuchen zu verstehen. Also immer diese Gleichzeitigkeit von scheinbar erstmal widersprüchlichen Phänomenen. Die Gleichzeitigkeit von Altem und Neuem. Die Gleichzeitigkeit von dem Ganzen, zum Beispiel der Gesellschaft, und dem einzelnen Menschen. Dafür werden dann innerhalb der kritischen Psychologie Begriffe gefunden, um das zu formulieren. Zum Beispiel der Begriff der gesellschaftlichen Natur des Menschen. Auch wieder so ein komischer Begriff, wo viele vielleicht sagen, ja, das ist doch irgendwie, was denn jetzt, Gesellschaft oder Natur? Ja, es ist beides. Beides gleichzeitig. Die Gesellschaftlichkeit ist eine Naturgrundlage des Menschen, das heißt, im Genom verankert. Jeder Mensch ist zur Vergesellschaftung fähig, sobald er auf der Welt ist. Die individuelle Existenz, also der einzelne Mensch, ist kein isoliertes Abstraktum, jetzt also beispielsweise wesenslogisch gedacht, könnte man sagen, ja, es gibt jetzt hier diese einzelnen Menschen und alle zusammen bilden jetzt die Gesellschaft. Also die Summe aller Einzelnen ist die Gesellschaft, würde kritische Psychologie sagen. Stimmt irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Es stimmt natürlich, dass wir alle zusammen die Gesellschaft sind, aber wie ist die inhaltliche Verbindung von Individuen und Gesellschaft? die stehen sich ja nicht als abstrakte Ausschließungen gegenüber, auch wenn uns das manchmal so vorkommt, sondern sie sind wechselseitig durcheinander vermittelt. Also die individuelle Existenz ist gesamtgesellschaftlich vermittelt, so formuliert das die kritische Psychologie. Oder, wichtiger zentraler Begriff, Handlungsfähigkeit ist dann die Teilhabe an der Herstellung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen. Also die Teilhabe an der Tatsache, dass wir es sind, die diese Gesellschaft und ihre Bedingungen herstellen. Zwar, wenn wir geboren werden, tritt uns diese Gesellschaft erstmal als Existente gegenüber. Die ist ja da und funktioniert auch unabhängig von mir. Gleichzeitig ist sie nicht unabhängig von mir, sondern ich habe an ihr teil, ich kann an ihr teilhaben. Dies aber nicht in einer Form, dass ich an ihr teilhaben muss, in dem Sinne, dass mir die Gesellschaft sagt, du musst jetzt das und das tun, sondern nur in dem Sinne, dass die gesellschaftlichen Notwendigkeiten für mich individuell Möglichkeiten sind. Ich kann auf diese Weise daran teilhaben oder auf jene Weise daran teilhaben oder ich kann auch sagen, jetzt will ich erstmal gar nicht daran teilhaben. Wie geht das denn? Gar nicht daran teilzuhaben? So nicht kommunizieren? Ja, als Eremit in eine Höhle gehen und so weiter, das ist erstmal eine Form der Nicht-Teilhabe, wobei natürlich dieser Eremit in seine Höhle die Gesellschaftlichkeit sozusagen mitnimmt, der verliert sie ja nicht, ist ja weiter gesellschaftliches Wesen, der nimmt sein Denken mit, der nimmt vielleicht auch ein paar Gegenstände mit, ich weiß es nicht. Also letztlich gibt es keine Trennung, weil wenn wir den Begriff von gesellschaftlicher Natur haben, vom gesellschaftlichen Menschen haben, wissen wir auch, es gibt auch tatsächlich praktisch keine Trennung von Individuum und Gesellschaft. Man kann nicht aus Gesellschaft austreten, rausgehen, das gibt es nicht. Damit habe ich ja keine Möglichkeit, nicht einzeln zu haben. Ich kann an der Herstellung der gesellschaftlichen Bedingungen davon, da kann ich sagen, das mache ich jetzt nicht. Dieser Eremit nimmt erstmal an der Herstellung der gesellschaftlichen Bedingungen nicht teil, oder dann könnte man sagen, sehr, sehr, sehr vermittelt nimmt er teil, weil er denkt ja vielleicht darüber nach und produziert neue Gedanken, die er vielleicht irgendwann irgendwem erzählt und damit sind die dann auch in der Welt. Kann sein. Aber hier ist es erstmal in einem handfesten Sinne gemeint. Wir brauchen ja bestimmte Güter zum Beispiel zum Leben und die müssen hergestellt werden. Das heißt, im Durchschnitt müssen die irgendwie durch Beteiligung passieren. Und nun kann ich sagen, ich beteilige mich nicht daran. Oder andere schließen mich von der Beteiligung aus. Zum Beispiel sowas wie Arbeitslosigkeit ist ja ein Ausschluss an der Beteiligung an der Herstellung von Lebensbedingungen. Nicht in einem totalen Sinne. Ich bin also immer noch in der Gesellschaft drin, nehme an ihr teil, beeinflusse sie auch, aber ich bin erstmal abgeschnitten von der Teilhabe an der Produktion und vor allen Dingen an der Verfügung über diese gesellschaftlichen Lebensbedingungen. Das ist eine ganz wichtige Sache in der kritischen Psychologie. Es geht immer um die Frage, inwieweit kann ich über die Bedingungen, die ja meine Bedingungen sind, mitverfügen? Oder verfügen andere über diese Bedingungen, wird über meine Bedingungen verfügt, denen ich dann ausgeliefert bin? Das ist eine immer wiederkehrende Frage, weil in diesem Konflikt natürlich auch dann zum Beispiel diverse psychische Probleme auftreten. Das heißt, die Situation der Ausgeliefertheit ist eine sehr wichtige Problemstellung, die dann man sich mit Hilfe der kritischen Psychologie angucken kann. Also Bedingungen als Handlungsmöglichkeiten hatte ich schon gesagt. Handlungsgründe als je meine Gründe. Also es gibt nun nicht Handlungsdeterminanten, das ist klar mit den Möglichkeiten, aber trotzdem handle ich ja in dieser oder jenen Weise und dafür habe ich meine Gründe, und zwar je meine Gründe. Dieses je deutet darauf hin, dass diese Gründe, dass meine Gründe wiederum inhaltlich mit deinen Gründen oder mit deinen Gründen oder mit irgendwem anderen Gründen inhaltlich zusammenhängen, also nicht wesenslogisch gedacht total getrennt sind, diesen gegenüberstehen, mit denen nichts zu tun haben, sondern sie sind inhaltlich verbunden. Warum? Weil wir in der gleichen Welt diese Gründe haben, angesichts von den Bedingungen, die wir teilen, die gleichen, Gründe entwickeln. Trotzdem sind es meine Gründe, weil es meine Bedürfnisse sind, weil ich meine Wünsche habe und weil ich auch einen bestimmten Ausschnitt dieser Gesellschaft als meine Lebenslage wahrnehme, die ja von anderen nicht, die bei anderen eine andere Lebenslage ist. Also wir haben wieder die Gleichzeitigkeit, von einerseits sind Gründe die Gründe in dieser Welt, die wir teilen, andererseits sind es natürlich nicht die gleichen Gründe, sondern es sind unterschiedliche Gründe, die aber inhaltlich verbunden sind, was impliziert, wir können uns über diese Gründe verständigen. Also der Aspekt der Gleichheit ist die Grundlage dafür, dass wir uns über die Gründe verständigen können, austauschen können. Sie sind prinzipiell dem anderen verständlich zu machen. Intersubjektiv in einem Prozess der Selbstverständigung erschließbar. Sie liegen allerdings nicht auf der Hand. Ich kann sie von außen nicht feststellen. Ich kann also nicht wissen, wie jetzt deine Gründe sind, dies oder jenes zu tun, sondern ich muss dann die Person schon fragen. Und dann können wir uns versuchen, darüber zu verständigen. Also hier ist die Annahme, die zum Beispiel vielen psychologischen experimentellen Konstellationen zugrunde liegt, dass der Mensch auf bestimmte Bedingungen reagiert, in Frage gestellt, indem gesagt wird, diese Reaktion ist aber immer durch die Gründe vermittelt. Die sind auch in einem psychologischen Experiment nicht auszuschließen. Das heißt, die Subjektivität ist in so einem Experiment, in so einer experimentellen Konfiguration immer noch vorhanden. Was der Experimentator übrigens weiß, weswegen er sich weitere Tricks überlegt, um diese Störvariablen möglichst wieder auszuschließen, was potenziell der VP, die Versuchsperson, weiß, um es dann möglicherweise zu sabotieren, zu hintergehen oder wie auch immer, was der Experimentator weiß, um dann diese auf der Metaebene stattfindenden Überlegungen wiederum auszuschließen und so weiter. Ein infiniter Regress. Aber der logisch so konstruiert ist, genau aus dem Menschen, der in dem Experiment dann untersucht werden soll, etwas zu machen, was er nicht ist, nämlich genau seine Subjektivität, was ihn auszeichnet, rauszuschließen und ihn als einen Organismus, der nur unter Bedingungen bestimmte Reaktionen produziert, zu behandeln. Das heißt, in der experimentellen Konfiguration wird der Mensch als etwas behandelt, was er nicht ist. Und damit wird auch fragwürdig, was dann die Ergebnisse, die ich dann bekomme, bedeuten. Wie kann ich die jetzt interpretieren? Damit setzt sich Klaus Holzkamp in den zweiten Text, den ihr auch bekommen habt, auseinander, nämlich mit der Frage, wie jetzt Selbsterfahrung, also Subjektivität und wissenschaftliche Objektivität miteinander vermittelt werden können. Man könnte jetzt wiederum in diesem Spannungsfeld, wieder so eine komische Gleichzeitigkeit, Subjektivität und Objektivität, geht das eigentlich zusammen? Ja, das geht zusammen, sagt die kritische Psychologie, aber nicht in einer Weise, indem man sozusagen sich für eine Seite entscheidet, indem man jetzt die Subjektivität versucht, auf einen objektiven Zusammenhang zu reduzieren, indem man den Menschen nur unter Bedingungen setzt. Weil der Mensch ist kein Wesen, was nur unter Bedingungen durch diese Welt geht, sondern der Mensch ist ein Wesen, was diese Bedingungen herstellt, schafft, sich dazu bewusst verhält, sich entscheidet, Möglichkeiten hat. Das heißt, diese inhaltliche Qualität muss in die psychologische Forschung eingeschlossen werden und nicht ausgeschlossen werden, wenn man nicht die Besonderheit des Menschen verfehlen will. Diesen Diskurs, diese Diskursform nennt die kritische Psychologie dann Begründungsdiskurs statt Bedingungsdiskurs. Also psychologisches Experiment ist der Bedingungsdiskurs. Was passiert, wenn ich jetzt auf dem Bildschirm dies oder jenes aufblitzen lasse? Wie kommt dann, was passiert dann mit dem Menschen? Wie reagiert er dann? Das kann ich dann statistisch auswerten. Klar, das ist der Bedingungsdiskurs. Ich konzipiere den Menschen als unter Bedingungen stehend. Oder der Begründungsdiskurs, wie ich ihn kurz versucht habe anzudeuten, der versucht, die komplette, unreduzierte Subjektivität mit in den Diskurs reinzunehmen und zum Gegenstand der wissenschaftlichen Evaluation zu machen. Das ist zwei verschiedene Diskursformen, über die man sich klar sein sollte. Kurz, kritische Psychologie beansprucht eine Psychologie vom Standpunkt des Subjekts, des je individuellen Menschen zu sein. Also nicht Psychologie über den Menschen, sondern Psychologie für den Menschen. Nochmal dieses Schema jetzt in Bezug auf das Verhältnis von Mensch und Gesellschaft. Mensch und Gesellschaft, wie hängen die jetzt zusammen? Sind das, ich hatte es schon ein bisschen beschrieben, sind das jetzt unmittelbar Daseine, unverbundene Einzelne, verschiedene, die einander gleichgültig sind? Sind es natürlich nicht. Das liegt irgendwie hier auf der Hand. Aber hier wird es jetzt interessant. Kann man nur auf der Ebene der Wesenslogik genau diese Besonderheit von Mensch und Gesellschaft erfassen? Okay, Mensch und Gesellschaft sind durcheinander irgendwie wechselseitig bestimmt. Gesellschaft und Individuum, die stehen jetzt sich aber als gegensätzliche gegenüber. Also in dieser wesenslogischen Denkform sind Individuen nicht Gesellschaft und umgekehrt, sondern sie sind entweder das eine oder das andere. Und ihre Bestimmtheit, ihr Zusammenhang ist dann nur eine abstrakte Allgemeinheit. Also ich kann nur die abstrakte Aussage machen, alle zusammen sind irgendwie Gesellschaft. Aber die ist deswegen abstrakt, weil sie inhaltlich nicht qualifiziert ist. In welcher Weise sind sie Gesellschaft? Wo sie doch nur Individuen und nicht Gesellschaft sind. Das kann ich halt auf der Ebene der Begriffslogik dann klären, wenn ich verstehe, und hier erinnert euch vielleicht, an der Stelle stand Totalität und Momente, und jetzt fülle ich das inhaltlich. Es geht hier um die menschliche Gesellschaft und um die gesellschaftlichen Menschen. Um die Identität von menschlicher Gesellschaft und gesellschaftlichen Menschen. Um die Identität von Identität und Unterschied. Also um die Gleichzeitigkeit, dass die Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft und die gesellschaftlichen Menschen eins sind und nicht eins sind, nicht identisch sind. Weil es ist natürlich formal gesehen, liegt es auf der Hand, dass nicht ein Mensch die Gesellschaft ist. Natürlich nicht. Aber trotzdem haben wir inhaltlich eine Verbindung zu der Gesellschaft dergestalt, dass wir die volle Möglichkeit, den vollen Möglichkeitsraum, den Gesellschaft repräsentiert, darstellt, auch individuell wahrnehmen können, weil wir selber gesellschaftlich sind. Auf der Seinslogik-Ebene gibt es der Theorie noch manchmal Mengen. Da kann man Mengen draus machen. Klar. Okay. Ich bin jetzt gewundert, dass man sagen würde, entweder das Individuum oder die Gesellschaft, aber es würde, also ich würde der Ebene schon noch sowas. Ja, ja. Ich erkenne nur sozusagen zwischen der Menge und den Einzelnen keinen Zusammenhang, sondern ich kann sagen, die sind jetzt meine. Ich definiere, auf der Ebene kann ich definieren. Diese Einzelnen sind jetzt mein Ganzes, meine Gesellschaft. Während hier sage ich, nee, das ist nicht willkürlich, sondern das sind Teile der Gesellschaft. Also die sind schon auch in gewisser Weise, haben die was miteinander zu tun. Aber nicht inhaltlich, sondern eben auf so einer Ebene von abstrakter Allgemeinheit. Pause oder noch mehr Fragen? Ich habe eine kurze Frage. Also warum sollte ich überhaupt wesenslogisch eine Frage das Verhältnis herangehen. Also ich habe das vorhin auch so verstanden, dass die Begriffslogik ohnehin das Optimum sei, der Definition des Herangehens und des Verstehens von irgendetwas. Also warum sollte ich überhaupt wesenslogisch erklären wollen? Weil es, also so will ich das nicht verstanden wissen. Es gibt hier keinen Maßstab sozusagen, wer hier ist ein Viertel schlau, hier, der ist halb schlau und der ist voll schlau sozusagen, sondern ich habe auch als zweites Kriterium reingebracht, dass das dem Gegenstand angemessen sein soll, sein muss. Es gibt also auch wissenschaftliche Gegenstände, für die ist das wesenslogische Denken völlig ausreichend, zum Beispiel im Bereich von Naturwissenschaften. Also Gesetzesaussagen, die tatsächlich abstrakte Allgemeinheiten zeigen, sind im Bereich der Physik ausreichend, weil es nicht darauf ankommt, wie zum Beispiel, ich hatte vorhin das Beispiel der Beschleunigung, um welchen Körper es sich da handelt, der beschleunigt wird. Aber es gibt andere Gegenstände, da müssen wir inhaltlich etwas über diesen Gegenstand sagen können, über den ich eine, vielleicht dann nicht mehr gesetzesförmliche, sondern begriffslogische Aussage mache. Das heißt, es kommt tatsächlich auf den Gegenstand an, und ich wollte hier nur für das Psychische, die Psychologie sagen, dass für die tatsächlich ich behaupten würde, da ist die Begriffslogik die angemessene Form der Erkenntnis. Und wie kann man das prüfen, was man an etwas anwenden soll? Prüfen kann man es wahrscheinlich, also das letzte Prüfkriterium ist dann immer die Praxis. Funktioniert es oder funktioniert es nicht, ganz platt gesagt? Das heißt, wenn ein wesenslogisches Herangehen in der Praxis Widersprüche aufweist, dann gibt das einen Hinweis darauf, dass das vielleicht nicht ausreichend ist, wie ich den Gegenstand erfasst habe. Und in der Naturwissenschaft ist es eben tatsächlich so, dass meistens das funktioniert und nur an bestimmten Grenzen, wie zum Beispiel der Quantenphysik oder so, da wurden dann tatsächlich neue Fragen aufgeworfen, reicht das aus, hier in der alten Art und Weise zu denken vorzugehen? Innerhalb der Psychologie würde ich auch sagen, werden permanent im Paradigma von Mensch steht unter Bedingungen und ich erforsche den experimentell etc., werden permanent Fragen aufgeworfen, weil es ziemlich offensichtlich ist, ich sag mal mit Alltagsverstand erfassbar ist, dass die Reduktion, die dort stattfindet, auch nicht funktioniert. Weil wir können es doch aber theoretisch sein, dass in den Naturwissenschaften wir einfach noch nicht weit genug gedacht haben oder noch nicht an die Grenzen gestoßen sind und deswegen nicht merken, dass es halt sozusagen die Wesenslogik nicht ausreicht. Kann sein. Also es gibt eigentlich keinen Maßstab, der sagt, okay, Begriffslogik ist jetzt notwendig, sondern wir merken einfach nur nicht, dass es das halt vielleicht notwendig wäre. Der Maßstab ist der Gegenstand selber. Was fordert der Gegenstand von uns, die wir ihn erkennen, an Erkenntnismethoden? Aber es gibt kein externes Kriterium, was ich sozusagen von außen im Sinne einer Checkliste oder so anlegen könnte. Du musst jetzt das so erfassen und das so erfassen. Sondern ich muss mich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler quasi auf den Gegenstand einlassen und seine Forderungen, die der an mich stellt, wie ich ihn erfahre als Erkennender, denen auch entspreche. Ich muss sozusagen als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler immer radikal sein. Ich darf nie aufhören zu fragen und darf natürlich nicht ausschließen, dass dann auch dieses oder jenes möglich ist. Okay, also diese Folie wollte ich jetzt nochmal aufgreifen und nochmal Seinswesens- und Begriffslogik am Gegenstand des Verhältnisses von Mensch und Gesellschaft durchgehen. Also seinslogisch, wie gesagt, keine im Sinne des Wortes falsche Sichtweise, sondern nur eine begrenzte Sichtweise, weil ich kann ja die Einzelnen erstmal als unmittelbar Daseinende wahrnehmen, kann sie begreifen als verschiedene, die miteinander nichts zu tun haben angeblich, die einander gleichgültig sozusagen sind, aber schon natürlich ein Ganzes bilden, weil das ist, ja, liegt ja irgendwie auf der Hand. Also seinslogisch kann man schon auch das Ganze denken, der Punkt ist dann nur, dass nicht klar ist, wie das Ganze entsteht, weil die Einzelnen ja willkürlich sozusagen zusammen addiert werden zu einem Ganzen. Während bei der Wesenslogik, da gibt es irgendwie schon einen Zusammenhang. Da sind es eben diese Teile, die dieses Ganze bilden. Nur diese Teile und dieses Ganze, die haben inhaltlich keine zwingende Beziehung in dem Sinne, wie wir das dann bei der Begriffslogik haben, dass sie einander wechselseitig sozusagen bestimmen und erzeugen. Sondern die sind hier als gegensätzliche bestimmt. Was heißt jetzt gegensätzlich, zum Beispiel im Unterschied zu widersprüchlich? Gegensätzlich bedeutet, dass sie einander gegenüberstehen, aber eben inhaltlich keinen Bezug aufeinander haben, sondern das Individuum ist nicht die Gesellschaft, die Gesellschaft ist nicht das Individuum, aber beide gibt's und beide sind miteinander wechselseitig in Beziehung, also der Begriff der Wechselseitigkeit, der Wechselwirkung spielt immer eine große Rolle. Wenn man mal so Text liest, kann man da den Begriff der Wechselwirkung immer wieder finden. Aber ich werde dann immer schon skeptisch und bei mir klingeln dann immer schon die Warnglocken, wenn jemand andauernd von Wechselwirkung schreibt, dann denke ich immer, Wechselwirkung ist ein typischer Begriff dafür, dass man den inhaltlichen Bezug der wechselwirkenden Aspekte miteinander nicht verstehen kann oder nicht auf den Begriff gebracht hat. Bei dem Begriff der Wechselwirkung braucht man nicht mehr, wenn man inhaltlich verstanden hat, wie die Einzelnen sich wechselseitig konstituieren. Also in ihrer jeweiligen Weise erzeugen. Nämlich die Gesellschaft wird durch die Menschen erzeugt, durch die gesellschaftlichen Menschen. Und die gesellschaftlichen Menschen sind Momente der menschlichen Gesellschaft, sind in dem Sinne identisch. Sie sind in einem anderen Sinne nicht identisch, als dass natürlich die Individuen nicht in der Gesellschaft aufgehen, dass sie dann nicht mehr existieren würden. Das wäre ja die formale Identität. Deswegen muss man den Begriff der dialektischen Identität sozusagen unterscheiden von dem Begriff der formalen Identität. Deswegen spricht man auch hier von der konkreten Allgemeinheit. In der abstrakten Allgemeinheit verschwinden die Individuen. Die sind nur als Individuen vorhanden. In der konkreten Allgemeinheit ist das Besondere, also das besondere einzelne Individuum als Besonderheit enthalten und aufgehoben und sichtbar zu machen. Und genau darum geht es. Das konkrete einzelne Individuum, je mich, nicht dergestalt wissenschaftlich zu reduzieren, dass genau diese Besonderheit sichtbar wird, sondern sondern dass sie erhalten bleibt. Dass ich genau an diese Besonderheit je meiner Subjektivität wissenschaftlich herankommen kann und die verallgemeinern kann. Also eine Verallgemeinerung im Sinne der kritischen Psychologie kann keine sein, wo dann statistische Durchschnittsaussagen über Menschen gemacht werden. Sondern eine Verallgemeinerung kann nur eine sein, die auf der Ebene stattfindet, dass wir gemeinsame Bedeutungen in dieser Welt haben, zu denen wir bestimmte Beziehungen haben, die wir herstellen, über die wir uns verständigen und dann einen Prozess der höheren Verfügung über unsere Lebensbedingungen einleiten. Also um eine höhere Verfügung über Lebensbedingungen zu gewinnen. Denn was ist Ausgangspunkt vieler Fragestellungen? Das ist ja eine problematische Situation. Wozu brauche ich die Psychologie? Ich brauche sie dann, wenn es eine problematische Situation gibt. Wohlgemerkt, problematische Situation, nicht problematische Menschen. Es geht nicht um die Problematik von einzelnen Menschen, dass die sozusagen nach bestimmten Maßstäben abweichen würden oder wie auch immer, sondern es geht um eine Situation, die für bestimmte Menschen problematisch ist. Und jetzt ist die Frage, was ist das Problematische an der Situation, mit der ich nicht klarkomme, die für mich Leiden verursacht, was auch immer. Wie kann ich diese Situation aufschließen in einer Weise, dass ich ein höheres Maß an Handlungsfähigkeit gewinne, mein Leiden überwinden kann, indem ich mich zum Beispiel mit anderen zusammenschließe, mehr Verfügung über meine Bedingungen bekomme, nicht mehr ausgeliefert bin in bestimmten Situationen, etc. Und dieses Maß an höherer Verfügung über meine Bedingungen ist auf jeder Ebene möglich. Das heißt, auch im kleinsten Bereich gibt es immer die Möglichkeit, ein höheres Maß an Verfügung über meine Bedingungen zu bekommen. Bis hin natürlich zu der großen Ebene, wo es darum geht, dass wir als Menschen insgesamt über unsere gesellschaftlichen Bedingungen insgesamt die Verfügung bekommen oder ein höheres Maß an Verfügung bekommen. Also, das neugeborene Kind versucht, ein höheres Maß an Verfügung über seine Umweltbedingungen, deren der es erstmal ausgeliefert ist, zu bekommen. Und da setzt es auch seine Möglichkeiten, die es hat, zum Beispiel Schreien, Kommunikation mit erwachsenen Bezugspersonen auch ein. Bis hin dann eben zur Ebene, wo sich Menschen zusammenschließen, um tatsächlich über Bedingungen kollektiv höhere Verfügung zu erlangen. Also es gibt sozusagen das höhere Maß an Verfügung, das heißt eine Form der praktischen Verallgemeinerung, ist nicht auf ein bestimmtes Niveau begrenzt, wo man sagen kann, da ist jetzt der Schwerpunkt der kritischen Psychologie oder so. Sondern es ist vom Kleinsten bis zum Großen gedacht. Ich würde jetzt aber gerne trotzdem zu diesem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft kommen, weil das näher liegt. Veranschaulichungen sind auch immer problematisch. Trotzdem versucht es zu veranschaulichen. Zwei unterschiedliche, sozusagen wesenslogischer und ein begriffslogischer Begriff von dem Verhältnis. Was aber wir auch immer wieder finden können. Nämlich zum Beispiel dieses, die Individuen sind das eine, die Gesellschaft das andere. Wir stehen der Gesellschaft gegenüber. Die ist für uns erstmal etwas Fremdes. Isolierten Individuen stehen der Gesellschaft gegenüber. Dies wiederum verweist darauf, dass es nicht um eine abstrakte Gesellschaft geht, sondern ich habe die bisher immer als Abstraktum behandelt, sondern wir müssen auch über die Gesellschaft selber inhaltliche Aussagen machen, nämlich was für eine Gesellschaft das ist, mit der wir da zu tun haben, wie diese Gesellschaft sich reproduziert, wie sie funktioniert und wie deswegen das Verhältnis der Individuen zu dieser Gesellschaft ist. Unter bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen ist es ja tatsächlich so, dass wir der kapitalistischen Systemlogik als Fremde gegenüberstehen. Es ist also nicht eine Einbildung, sondern es ist Teil der Wahrheit, dass die, zum Beispiel die Kapitalverwertung, aus Geld immer mehr Geld zu machen, ja eine abstrakte, der dem Kapitalismus zugrunde liegende Systemlogik ist, der wir insgesamt erstmal unterworfen sind und an der wir uns beteiligen und die wir reproduzieren. Die aber zur Folge hat, dass wir uns als isolierte Individuum empfinden, die diese gesellschaftlichen Verhältnisse von außen betrachten oder mit der wir scheinbar nichts zu tun haben. Scheinbar nichts zu tun haben, obwohl wir es sind, die sie herstellen. Das heißt, wir haben wieder hier eine Gleichzeitigkeit, einen Widerspruch, von dass wir es einerseits sind, die diese Gesellschaft machen, dass diese Gesellschaft uns aber als Fremdes gegenübertritt und nicht als eigenes. Also man muss sich die Sachen dann tatsächlich inhaltlich angucken und darf nicht auf so einer abstrakten Ebene stehen bleiben, von dem Individuum und der Gesellschaft reden, sondern wir müssen von konkreten Individuen in konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen, über die wir inhaltliche Aussagen machen, sprechen. Und das hat die kritische Psychologie getan, auch in diesem Grundlegung der Psychologie. Das heißt, der Begriff der Handlungsfähigkeit bleibt dann nicht als solcher stehen, sondern differenziert sich dann aus, zum Beispiel in das Verhältnis von restriktiver und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. Also restriktive Handlungsfähigkeit als Handeln unter Akzeptanz der Bedingungen, wie sie sind, oder verallgemeinerte Handlungsfähigkeit als Handlungsfähigkeit in dem Bestreben, Verfügung über die Handlungsbedingungen selber zu bekommen und damit die eigene Lebensqualität zu erweitern. Also die kritische Psychologie versucht, das widersprüchliche Verhältnis von Individuen und Gesellschaft im Kapitalismus, weil es die inhaltliche Qualität ausmacht, mit in die Begriffe mit reinzunehmen. Weswegen dann in diese Begriffe wie Emotionalität, Motivation und so weiter immer ein Pärchen darstellen. Es ist immer ein Verhältnis von Motivation sozusagen im Rahmen restriktiver Handlungsfähigkeit, Motivation im Rahmen verallgemeinerter Handlungsfähigkeit, Emotionalität, Denken und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt nicht inhaltlich ausführen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wiederum auch innerhalb der Wissenschaft sozusagen sie dem Gegenstand angemessene Begriffe finden muss, sodass wir auch nicht hier so ein abstraktes Verhältnis von Individuum und Gesellschaft haben, sondern auch hier wiederum eine konkrete Allgemeinheit in den Begriff mit reinnehmen muss. Dergestalt eben, dass es prinzipiell zwei Möglichkeiten gibt, zwei alternativen Richtungsbestimmungen sozusagen unter den einschränkenden Bedingungen seine Handlungsfähigkeit zu erhalten oder auszubauen. Tatsächlich ist es aber auch unter kapitalistischen Bedingungen so, dass die Gesellschaft nicht wirklich eine Fremde ist, die mit uns nichts zu tun hat, sondern sie erscheint als solche. Tatsächlich ist in allen Gesellschaften die Identität von gesellschaftlichen Menschen und menschlichen Gesellschaften enthalten. Nur wie sich diese Identität herstellt, in welcher sozusagen inhaltlich qualifizierten, widersprüchlichen Weise sich diese Identität herstellt, das ist verschieden. Das war im Feudalismus anders, als es konkrete Herrschende gab, die ihre Soldaten losschickten, um den Zehnten einzutreiben. Und im Kapitalismus ist es anders und in einer gedachten freien Gesellschaft, wo wir Verfügung über unsere gesellschaftlichen Bedingungen kollektiv haben, ist das wieder anders. Also auch darüber darf man nicht abstrakt reden, sondern muss es konkret machen. Und deswegen sagt die kritische Psychologie ganz klar, wir machen Psychologie für kapitalistische Verhältnisse. Wir sagen nichts über Feudalverhältnisse oder über andere Verhältnisse aus. Wir sind für unsere Verhältnisse da und in anderen gesellschaftlichen Verhältnissen müsste man nochmal neu nachdenken und sozusagen die Kategorien auch nochmal neu inhaltlich füllen, qualifizieren. Jetzt wollte ich noch kurz auf die Praxis kommen und dann bin ich auch schon durch. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich selber nicht aus der Psychologie komme, deswegen hat die kritische Psychologie für mich nicht nur wissenschaftsimmanente Bedeutung, sondern in vielfacher Hinsicht Bedeutung. Also nicht nur für die psychologische oder therapeutische Praxis Bedeutung, sondern auch für die, ich nenne das jetzt mal theoretische Praxis. Also sich theoretisch mit Welt und Menschen auseinanderzusetzen. Es ist also nicht nur eine fachwissenschaftliche Spezialität für die Psychologen, sondern kritische Psychologie ist in dem Sinne so allgemein, dass zum Beispiel auch eigentlich die Soziologie sich mit der kritischen Psychologie beschäftigen müsste. Weil sie natürlich gleichzeitig Identität von gesellschaftlichen Menschen, menschlicher Gesellschaft, gleichzeitig immer auch Aussagen macht über die menschliche Gesellschaft. Ein typischer Gegenstand der Soziologie. Und das kann man auch auf andere Gebiete beziehen. Ich selber habe es zum Beispiel auf die Informatik bezogen. Weil da Grundlagen, Aussagen gemacht werden, zum Beispiel über Bedeutung und Lernen. Emanzipatorische Praxis will ich jetzt sozusagen das Eingreifen in die gesellschaftlichen Bedingungen nennen, mit dem Ziel, die Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und eine größere Verfügung über unsere Bedingungen zu bekommen. Politische Praxis im weitesten Sinne. Und Alltagspraxis, eine Form, wie ich tatsächlich in meiner konkreten Lebenslage, in meiner Lebenspraxis, in meinem Lebensumfeld mit Menschen umgehe, wie ich mich zu mir selber verhalte und zu anderen verhalte. All das sind für mich Formen von Praxis, die mit, für mich jetzt persönlich, mit kritischer Psychologie eng verbunden sind. Also nicht nur disziplinbezogen. Dann habe ich darunter den Satz geschrieben, eine Psychologie vom Standpunkt des Subjekts hat Konsequenzen für alle Praxisformen und Orte, da sie auch die alltagspsychologischen Denkfiguren permanent hinterfragt. Also sie hinterfragt nicht nur die Wissenschaftsimmanenten, sondern sozusagen unser Herangehen an Welt permanent. Und wenn man sich auf dieses Hinterfragen einlässt, sag ich, aus meiner Erfahrung, kann man ziemlich viel lernen, auch über sich selbst. Ein paar Beispiele. Psychologisch-therapeutische Praxis, da geht es um die Aufhebung des Verhältnisses von Forscher, Forscherin auf der einen Seite und Beforschten auf der anderen Seite. Was ja genau so ein Außenverhältnis impliziert. Da gibt es die Expertin oder den Experten, der oder die weiß, was mit dem Klienten los ist. Demgegenüber wäre dann das Mitforscherinnenverhältnis eines, wo es darum geht, auf dem Wege der Selbstverständigung, der gemeinsamen, der kollektiven Selbstverständigung, die Bedeutungen, die relevant sind in dem jeweiligen Lebensumfeld und die eine problematische Situation charakterisieren können, sich gemeinsam zu erschließen, um dann zu gucken, welche Handlungsmöglichkeiten es noch gibt, um die problematische Situation vielleicht zu ermäßigen oder aufzulösen und mehr Verfügung zu bekommen. Was das im Einzelnen dann bedeutet, da müsste man länger drauf, inhaltlich drauf eingehen, da habe ich jetzt hier nicht die Zeit für. Theoretische Praxis, da gibt es den schönen Slogan oder Begriff Reinterpretation als Kritik und Weiterentwicklung. Kritische Psychologie beansprucht jetzt nicht in dem Sinne Alleingültigkeit, dass andere nichts zu sagen hätten und sie alleine die Wahrheit mit Löffeln gegessen hätte, sondern jegliches Herangehen, wir hatten ja Seins-, Wesens- und Begriffslogik, hatte ich ja immer betont, das ist nicht etwas, wo nichts über die Welt ausgesagt wird, sondern es ist, sind alles Aussagen über Welt. Aber die kritische Psychologie beansprucht nun den relativen Erkenntnisgehalt, zum Beispiel wesenslogischer Aussagen, dann erkennen zu können und reinterpretieren zu können. Also nicht, das ist falsch oder so, sondern das ist in dem und dem Sinne relativ richtig, aber in der und der Weise ist es begrenzt, eingeschränkt. Also Kritik und dann, was müsste getan werden, um diese Begrenzung zu überschreiten, dann eben Vorschläge. Da gibt es zum Beispiel diesen Begriff der Begründungsmuster, dass man zeigen kann, dass bestimmte Zusammenhangsannahmen im Variablenschema implizite Begründungsmuster sind. Also dass da implizit tatsächlich Begründungszusammenhänge formuliert sind, die nur als Variablenzusammenhänge dargestellt werden. Und wenn man die als Begründungszusammenhänge reformuliert, dann wird einem sozusagen offensichtlich, dass es sich um solches handelt. Und dann wird einem auch klar, oder kann einem klar werden, dass man die genau auf dem Wege dieses Experiments nicht bestätigen kann. Auch das kann ich jetzt nicht ausführen. Wer das gerne lesen möchte, dem kann ich zum Beispiel das Lernbuch Lernen, subjektwissenschaftliche Grundlegung von Holzkamp empfehlen. Dort macht er das an vielen Beispielen auch. Ist nicht so ganz verstanden, welche Position oder welchen Standpunkt die kritische Psychologie da jetzt in Anspruch nimmt, denn Also was du jetzt gerade sagst zum Schluss, ist, dass bestimmte Logiken in bestimmten Zusammenhängen sich anbieten können, die Wesenslogik in naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Bedeutet das dann nicht auch, dass eigentlich die kritische Psychologie irgendwie sich zu einem Paradigma reduziert und sozusagen sagt, bestimmte andere Paradigmen, zum Beispiel wie Informationsverarbeitungsmodelle, in bestimmten Bedingungen auch richtig sein können und sozusagen die kritische Psychologie dann nur sagt, das ist richtig oder kann richtig sein, aber nur unter den und den Zusammenhängen. Also, weißt du, was ich meine? Ich frage mich einfach gerade, ob das sozusagen wieder eine Reduktion ist und kritische Psychologie sich zu einer Ergänzung macht, dadurch auch wieder. Kritische Psychologie beansprucht in dem Sinne von, wie das Thomas S. Kuhn gesagt, in diesem Paradigmenbegriffssinne beansprucht die kritische Psychologie ein Paradigma zu sein. Und zwar sagt sie noch härter, oder im Verhältnis zu dem, was in der Wikipedia stand, sehr hart formuliert, traditionelle Psychologie hat überhaupt noch gar keinen paradigmatischen Zustand erreicht, sondern sie befindet sich im vorparadigmatischen Zustand. Und kritische Psychologie beansprucht jetzt das psychologische Paradigma, also die Wissenschaft von Psychologie selber, überhaupt erst als Wissenschaft formulieren zu können. Wenn sie das kann, dann kann sie natürlich auch die verschiedenen Ansätze, und wenn man dem folgt natürlich, das ist immer klar, dann kann man auch den relativen Erkenntnisgehalt dieser anderen Ansätze im vorparadigmatischen Zustand sozusagen einschätzen. Und sich natürlich wieder auseinandersetzen, da kann man sagen, nee, stimmt gar nicht, wir sind ja doch weiter und etc. Das ist natürlich immer ein Diskurs, aber das ist der Anspruch der kritischen Psychologie. Der aber insofern nicht ganz zutreffend ist, da es ganz klare Paradigmen und auch Paradigmenwechsel innerhalb der Psychologie gab. So reduktionistisch dieses behavioristische Denken war es ein ganz klar dominierendes Paradigma. Von daher kann man nicht sagen, die Psychologie wäre vorparadigmatisch. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Der Bezug ist hier der Gegenstand des Psychischen. Und bezüglich dieses Gegenstandes des Psychischen ist das Teil der Wissenschaft geworden, ist das integriert, ist das sozusagen auf den Begriff gebracht? Sind alle diese, was du genannt hast, diese Paradigmenwechsel sozusagen relativ noch im vorparadigmatischen Zustand? Innerhalb der Wissenschaft sind es natürlich klare Epochen gewesen, die jeweils dominant waren als Ansätze. Aber diese Ansätze, zum Beispiel ob nur Behaviorismus oder Informationsparadigma, basieren alle immer noch oder laufen alle noch in diesem Bedingtheitsmodus ab. Reizreaktion oder Input-Output sind von der Konstellation her im Bedingtheitsmodus. Das heißt, aus der Sicht der kritischen Psychologie im gleichen Paradigma oder Vorparadigma. Innerhalb der Wissenschaft waren es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also dieses Vorparadigmatische finde ich auch sehr missverständlich, weil man ja, also ich hätte das schon so verstehen, dass ein Paradigma eigentlich automatisch da ist, weil man solche mit Begriffen arbeitet und hinausgeht, dass man Paradigma hört sich wie sowas Spezielles an, aber eigentlich ist es ja so bestimmte Vorstellungen, nach denen man zum Beispiel Begriffe hat und nachdem man darauf aufbauend irgendwie Wissenschaft betreibt oder zu treiben meint. Und das tut ja auch die Psychologie davor. Und dementsprechend finde ich es missverständlich, davon vorparadigmatisch zu reden. Also ich würde jetzt nicht so gerne. Das ist mir nicht so wichtig. Also das, von mir aus kann man das auch alles Paradigma nennen. Den Unterschied würde ich nur gerne betonen wollen, dass die kritische Psychologie das versucht inhaltlich zu begründen und ihre eigenen Begriffe inhaltlich auszuweisen, also selber zum Gegenstand der Wissenschaft zu machen und tatsächlich beansprucht dann von diesem Standpunkt aus einen höheren Standpunkt sozusagen einzunehmen, von dem aus der relative Erkenntnisgehalt der anderen Ansätze einschätzbar ist. Könnte ich das für mich so zusammenfassen, dass die kritische Psychologie nicht auf dem Standpunkt steht, dass viele andere Paradigmen am Gegenstand der Psychologie vorbeigehen? Ja. Also das sind jetzt alles Behauptungen, ne? Also ihr könnt nur, um das für mich so klar zu machen, an welchem Standpunkt kritische Psychologie für sich beansprucht und inwiefern, oder ein bisschen wie die auch andere zuvor existierende Paradigmen gucken. Oder? Ja. Und noch als Ergänzung, dass man auch sagen würde, es hat eben keine systematische Gegenstandsbestimmung stattgefunden und deswegen hat sie einen Gegenstand dabei. Genau. Also, beziehungsweise man weiß, solange man diese Bestimmung nicht gemacht hat, ob es am Gegenstand vorbeigeht. Und da die kritische Psychologie behauptet, die einzige Gegenstandsbestimmung jemals gemacht zu haben, ist ja das einzige Paradigma. Okay, ich will damit nicht so gerne so formal umgehen, sondern ich will die Herausforderungen sozusagen deutlich machen, die die kritische Psychologie auch für Psychologinnen und Psychologen darstellt. Und nun kann man sich selber entscheiden, nehme ich diese Herausforderung an, nehme ich diese ungeheure Provokation, die da ja drin steckt, an und gehe dem nach, weil das einfach mein Anspruch ist, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Wissenschaftler und ich will das jetzt aber wissen, das ist ja ziemlich dreist, sowas zu sagen, und ist da was dran? Oder ich sage, interessiert mich nicht, ob es halt funktioniert. Jetzt ganz platt formuliert. Es gibt immer noch natürlich Zwischenstufen und das hat was damit zu tun, wie man seine eigene Arbeitskraft verkaufen muss, auch als Psychologin und Psychologen, und was das für Widersprüche mit sich bringt und welche Kompromisse man dann eingehen muss, etc. pp. Aber letztlich geht es mir und der kritischen Psychologie um die Frage, okay, was ist der Gegenstand und wie kommen wir an diesen Gegenstand wissenschaftlich heran, wie bringen wir auf den Begriff, hier geht es für mich um Wahrheit, etwas sehr Traditionelles, worum es, finde ich, der Wissenschaft eigentlich immer gehen sollte. Gut, dritter Punkt, emanzipatorische Praxis. Da habe ich jetzt die Stichworte Selbstorganisation und Entunterwerfung hingeschrieben. Also auch in unseren, wenn wir jetzt uns beispielsweise zusammenschließen und um zum Beispiel politischen Einfluss zu gewinnen, ist ja immer die Frage, wie machen wir das? Welche Strukturen finden wir? Wie reproduzieren wir gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse in unseren eigenen Strukturen, mit denen wir ja beanspruchen, ein Mehr an Verfügung für die Menschen zu bekommen? Also auch sozusagen unsere eigene emanzipatorische Praxis immer wieder kritisch zu hinterfragen, ob die Art und Weise, wie wir da vorgehen, den Zielen entspricht oder ob sie denen nicht unerkannt zuwiderlaufen, indem wir Strukturen reproduzieren, die eigentlich den Zielen entgegenstehen. So, in dem Sinne meine ich das. Und Alltagspraxis, da will ich als Beispiel dann Erziehung oder Nichterziehung nehmen. Generell, also nicht erziehungsförmige Beziehungen zwischen Menschen, ob das nur Erwachsene oder Kinder oder auch zwischen Erwachsenen sind, wenn man mal erkannt hat, dass tatsächlich es darum geht, dass sich Menschen entfalten und ihre Individualität unbeschränkt in einer Weise zur Geltung bringen, dass sie die Individualität und Subjektivität der anderen nicht einschränkt. Wenn man von so einem Grundsatz ausgeht, also auch sozusagen in seiner Lebenspraxis nicht die Subjektivität der anderen reduziert, das ist eine andere Form von Reduktion, die man machen kann, als in der Wissenschaft. Da macht man sozusagen mit Hilfe von Theorien. Aber man kann ja auch in seiner eigenen Lebenspraxis die Subjektivität der anderen einschränken, indem man sich so oder so verhält, indem man die oder die Strukturen reproduziert, von denen man zum Beispiel profitiert, auf Kosten von anderen. Das nenne ich nicht erziehungsförmige Beziehungen. Also, dass man selber sich nicht in den Stand versetzt, wo ich sage, na, ich bin jetzt schlau und ich weiß jetzt genau, was du machen musst, damit es dir besser geht oder damit du und so weiter, sondern davon ausgehen, dass jeder im Prinzip selber in der Lage ist, seine eigenen Handlungsmöglichkeiten herauszufinden und dann in der gemeinsamen Praxis auch umzusetzen. Im Verhältnis zu Kindern heißt das, sich von Erziehung zu verabschieden. Das hat eine ziemliche Provokation für Erziehungswissenschaft. Ja. War jetzt auch eine provokative Aussage. Natürlich, man könnte wieder so einen Meta-Erziehungsstandpunkt einnehmen. Aber das ist nicht. Man könnte auch provokativ sagen, dass ja die kritische Psychologie auch einen Erziehungsstandpunkt einnimmt, indem sie die Aussagen über die Psychologie trifft. So, sie stellt sich ja damit auf diese Ebene des Erzieherischen. Ja, aber es ist die kritische Psychologie ist kein Beziehungstatbestand sozusagen. Aber ein Erziehungstatbestand. Nee, auch nicht, weil Erziehung ist etwas, was zwischen Personen abgeht, ein interpersonales Verhältnis. Und nun kann ich auch tatsächlich auch die kritische Psychologie im Erziehungssinne oder sogar im repressiven Sinne benutzen. Also die kritische Psychologie selber schließt überhaupt nicht aus, dass ich sie instrumentalisiere für bestimmte Zwecke. Zum Beispiel anderen zu sagen, was richtig ist. Sobald ich das mache, fange ich an, andere zu reduzieren, zum Objekt zu machen, etc. Okay, es gibt diese Sonderausgabe. Wer noch nicht viel von kritischer Psychologie gelesen hat, das sind sehr wirklich oberflächliche, einführende Artikel, aber ganz nett zum Einstieg, kann ich empfehlen. Und mit diesem Comic, will ich abschließen, zur Illustration der Situation von Psychologinnen und Psychologen vielleicht, ihrer Widersprüchlichkeit. Weil das ja, ich möchte nicht in eurer Haut stecken sozusagen, sich unter den gegebenen Verhältnissen als Psychologin und Psychologe dann auch individuell zu reproduzieren und zu vermarkten und so weiter. Ja, vielen Dank. Okay.